1977. Das Ende des Geiseldramas in Mogadischu. Der damalige Kanzleramtsminister Hans-Jürgen Wischnewski erzählt. Das Jahr 1977 war wohl das schwierigste Jahr der Bundesrepublik Deutschland. Es war das Jahr des Höhepunkts der Aktivitäten der Terroristen der Roten Armee-Fraktion. Sie mordeten, sie bombten, sie entführten. Am 5. September wurden 4 Begleiter von Dr. Hans-Martin Schleyer, dem damaligen Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände und des Bundesverbands der Deutschen Industrie, ermordet und er wurde entführt. Am 13.10. wurde die Lufthansa-Maschine Landshut gekidnappt. Am 16.10. wurde der Flugkapitän ermordet, bis wir dann in der Lage waren, die Probleme vor Ort zu klären. Es war eine große Bewährungsprobe für den demokratischen Staat. Es gab einen Krisenstab, in dem alle politischen Kräfte des Landes vertreten waren. Und es hat während der ganzen langen Zeit nicht einmal ernsthaften politischen Streit gegeben. Es konnten alle Entscheidungen in Übereinstimmung getroffen werden. Natürlich bestand jetzt die Hauptaufgabe darin, das Leben von Herrn Schleyer zu retten. Dazu haben wir alle Möglichkeiten angewandt, auch solche, indem wir die frei zu pressenden gefragt haben, wohin sie ausreisen wollen und ihnen dann gesagt, ja, jetzt müssen wir überall dort erst hinfahren und sehen, ob die bereit sind, euch aufzunehmen. Diese Reise musste ich alle machen, nach Algier, nach Tripolis, nach Bagdad, nach Aden und nach Vietnam. Und als die Terroristen merkten, dass wir gar nicht die Absicht haben, die Terroristen freizulassen, haben sie gesagt, so, nun nehmen wir das Flugzeug und dann muss die Bundesregierung nachgeben. Ich bin am 13. Oktober, dem Tag, an dem die Landshut entführt wurde, auf Entscheidung des Bundeskanzlers und des Krisenstabes der Maschine nachgeflogen und ein anderes Flugzeug hat die GSG 9 mit sich gebracht. Ich habe die Maschine erreicht in Dubai. Dort haben wir nichts machen können. Dann ist die Maschine nach Aden gegangen, damals noch Südjemen. Dort wurde der Flugkapitän ohne Grund erschossen. Wir sind nach Südjemen gar nicht reingekommen, weil die den Luftraum völlig gesperrt haben und gesagt haben, jeder, der reinkommt, wird abgeschossen. Und dann ist die Maschine nach Mogadischu gegangen und ich bin dann weiter nach Mogadischu geflogen. Von entscheidender Bedeutung war es, die Regierung von Somalia davon zu überzeugen, dass unsere Sonderpolizei, die GSG 9, dort zum Einsatz kommen kann. Das hat einer langen Arbeit bedurft, um den Staatspräsidenten zu überzeugen. Als auch der Staatspräsident merkte, dass die Terroristen, in diesem Falle Palästinenser einer Splittergruppe, überhaupt nicht auf andere Vorschläge eingingen, weder auf Geld noch auf freien Abzug. Bevor man schießt, versucht man ja alles andere, hat er dann seine Zustimmung gegeben. Die Maschine ist gestürmt worden. Von den 4 Terroristen sind 3 erschossen worden. Wir haben keinen einzigen Toten gehabt. Die GSG 9 hat also wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet. Als ich nach Hause telefonierte mit Schmidt, und ihm sagte, die Arbeit ist erledigt und sich dies wie ein Lauffeuer rumsprach, haben 3 von den Terroristen Selbstmord begangen. Außerdem kam noch Folgendes hinzu. Die Familie Schleyer, und dafür habe ich immer Verständnis gehabt, hat die Bundesregierung verklagt. Sie hat versucht, durch eine Klage am obersten Gericht die 11 Terroristen freizulassen. Das Verfassungsgericht hat dem nicht zugestimmt, sondern hat gesagt, es ist normal, dass ein Staat andere Maßstäbe anlegen muss. Wir mussten leider auch Gesetze ändern. Das Kontaktsperregesetz war notwendig, denn es war ganz klar und eindeutig, dass Anwälte Waffen hineingebracht haben. Wir wussten, dass man Gesetze nicht über Nacht machen kann und dass man immer prüfen muss, ob man das an Gesetzen vorrätig hat, was man braucht. Ich glaube, wir haben die Probe bestanden. Der demokratische Staat hat sich nicht erpressen lassen, was von ganz entscheidender Bedeutung war.